Als erstes befestigten sie die Regenrinne so, dass die Früchte direkt vom Apfelbaum in die große Schaufel des Baggers kullern konnten. Rockys Obstrutsche ist einsatzbereit. Teste sie mal, Ryder! Nicht verschwenden, wiederverwenden. Ja, es funktionierte. Immer weiter! Rocky, hol deinen Wagen, dann kannst du Rumble helfen. Sofort flitzte Rocky los und kam mit seinem LKW genau zu dem Zeitpunkt an, als der Schaufelbagger voll war. Rumble, fahr los! Na komm schon, Rocky! Also stellte sich nun Rocky unter die Regenrinne und fing die Äpfel auf. Und so wechselten sich die beiden immer wieder ab. Jetzt konnte sich Polizeihund Chase um die anderen kümmern. Zuma und Sky, haltet eure Kürbisse bereit! Los, Zuma! Kürbisfahrt links! Ja! Ja! Sky, roll deine rechts runter! Alles klar! Oh ja, aha! Bäuerin Yumi freute sich sehr, dass die Scheune sich immer mehr mit Obst und Gemüse füllte. Jeder wusste genau, was er zu tun hatte. Und niemand stand dem anderen im Weg. Wir ernten alles! Wuhu! Aber es gab viele Bäume und Äcker auf dem Bauernhof. Und irgendwann fielen die ersten Schneeflocken. Besorgt lief Chase zu Ryder. Es wird kälter und wir müssen noch viele Kürbisse ernten. Ich weiß, wie wir die Kürbisse schnell in die Scheune kriegen. Wettbewerb im Kürbisrollen. Hey Chase, sag allen Bescheid. Kürbisrollwettbewerb. In die Scheune, Freunde. Mit einem Satz sprangen Zuma und Sky auf die Kürbisse und rollten sie in die Scheune. Ja! Auch Rubble, Rocky und Marshall machten begeistert mit. Bis Marshall mal wieder nicht rechtzeitig anhalten konnte und kopfüber in das Gemüse plumpste. Natürlich mit dem Gesicht zuerst. Nichts passiert. Endlich war die Scheune voll. Das hier war der letzte. Das war's, Freunde. Ihr habt's geschafft. Wir haben es alle geschafft. Und zwar rechtzeitig. Jetzt schneit es nämlich schon richtig, seht ihr? Ryder, du und deine Hunde wart die Rettung. Jetzt gibt es doch noch ein Herbstfest. Wir helfen immer gern, wenn wir können. Hilfe holen ist leicht, ein Anruf reicht. Die Fellfreunde freuten sich riesig auf das Fest und konnten es kaum noch erwarten, dass es endlich losging. Das diesjährige Herbstfest der Abenteuerbucht ist hiermit eröffnet. Yeah! Alle hatten großen Spaß und ließen sich die leckeren Früchte und das Gemüse schmecken. Und Rubble sorgte mit seinem Schaufelbagger dafür, dass die Körbe nie leer waren. Doch plötzlich lief Katzi ihm über den Weg. Er bremste scharf, einer der Kürbisse flog herunter und landete natürlich auf Marshall! Pass auf. Zu spät. Marshall hatte mal wieder einen Kürbis auf dem Kopf. Aber das war er ja mittlerweile gewöhnt. Nichts passiert!